Hey, jetzt viel Spaß beim Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Und hier wäre jetzt der Mann, der mir gerade seine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung geschickt hat. Hier wäre jetzt eigentlich René, aber René ist krank. Er kann heute nicht an der Sendung teilnehmen. Von daher erstmal René, richtig schade, aber gute Besserung für dich. Gesundheit geht halt vor. Und natürlich muss die Produktion weitergehen, die Produktion des Podcasts, die darf nicht stillstehen, damit ich hier nicht ganz alleine mit meinem Spiegelbild mich unterhalten muss, begrüße ich aber dafür ganz herzlich den Marc. Hallo Marc. Ja, hallo Stefan. Und wir begrüßen natürlich unsere Zuhörer ganz herzlich. Auch das, meine Güte. Auch das. Wir haben wieder Zuhörer. Ja. Super. Aber zunächst möchte ich mich gerne anschließen an den Genesungswünschen für den lieben René. Alles ja. Gute da draußen. Ja, soll die ich sagen. Hat's richtig schwer erwischt, so wie ich gehört habe. Und wir hoffen, es geht dir schnell besser, René. Genau. Und in 2 Wochen bist du natürlich wieder hier mit an Bord. Das hoffen wir alle. Und unsere Genesungswünsche unterstreichen wir natürlich an dieser Stelle mit einem kräftigen Applaus. So sieht's aus und natürlich soll die Sendung für dich oder die Genesung sozusagen verbessern. Deswegen hör dir die Sendung gut an, dann geht's dir schnell besser. Genau. So machen wir das. Sag mal, Stefan, wo wir uns hier gerade so nett unterhalten. So ein bisschen Smalltalken. Ja. Was hast du eigentlich denn so, was ist dir widerfahren in den letzten 2 Wochen? Was ist mir widerfahren? Natürlich nicht viel, weil das Leben ja etwas eingeschränkt ist. Du bist im Homeoffice? Das heißt, ich bin gemischt im Homeoffice und auf Arbeit. Also ich teile das so ein bisschen, weil ich halt mir sage, nur im Homeoffice, um Gottes Willen. Also ich merk's auch an meiner Statistik. Also ich habe ja so einen Schrittzähler. Mhm. Und das ist ein Riesenunterschied, wenn ich ins Büro gehe und wenn ich sozusagen zu Hause bin. Das ist, also Büro ist fast 5-mal mehr Schritte als sozusagen zu Hause. Ja. Und das ist schon ganz schön übel. Also man merkt halt auch, wenn man viel im Homeoffice ist, dass einem wirklich die Bewegung fehlt. Und da muss man mehr Sport machen. Deswegen ziehe ich natürlich das Büro vor. Und wie gesagt, ich mache so 50-50 in etwa. Das geht mir genauso, dass ich den Sport oder die Bewegung, sagen wir mal, vermisse. Von Sport will ich an der Stelle noch gar nicht reden. Ich will mal nicht zu hoch stapeln an der Stelle. Aber ich glaube, ich habe das mal hier berichtet zu Zeiten des ersten Lockdowns, dass mir zu Hause, als der erste Lockdown kam und man nicht mehr ins Büro durfte, dass mir da auch ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen ist. Und weil ich ja immer so daran gewöhnt war, gerade in den schönen Monaten irgendwie die 13,5 Kilometer mit dem Fahrrad ins Büro und wieder zurück nach Hause zu absolvieren, dass mir das also wirklich ein bisschen gefehlt hat. Und deswegen habe ich mir jeden Tag immer irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde irgendwie Zeit genommen und bin dann quasi nach dem Mittagessen von zu Hause aus dann erstmal mit dem Fahrrad ein bisschen in der Gegend rumgegondelt, um die müden Knochen ein bisschen bei Laune zu halten. Daran anschließend will ich gleich komplettieren. Ich bin eigentlich komplett im Homeoffice, aber meine Freundin ist davor, weil die geht mittwochs nicht arbeiten. Die macht keine Vollzeit, die macht nur Teilzeit. Und die ist also mittwochs immer zu Hause. Erst hat sie es mal mit Montag versucht, dann war sie 2 Jahre mal freitags zu Hause. Und jetzt, glaube ich, hat sie den ultimativen Knaller gelandet. Wenn du mittwochs zu Hause bist, ich meine, man stelle sich vor, du gehst 2 Tage arbeiten und dann hast du wieder frei. Und dann gehst du mal wieder 2 Tage arbeiten und schon hast du wieder frei. Eine wunderbare Idee, echt ein Knaller. Nur für mich heißt das, komme was wolle, ich muss Mittwoch ins Büro, weil Frauchen hat ganz gerne mal die Wohnung für sich alleine. Aber ist doch auch nett, wenn du mittwochs dann zu Hause wärst, so bei Meetings hört man im Hintergrund den Staubsauger, die Küchenmaschine, die Waschmaschine, irgendwie sowas. Nee. Nein, das war jetzt auch gemein. Ja, aber da kann ich ja schon was vorwegnehmen, weil mir geht's ja auch so. Ich arbeite ja auch nicht mehr Vollzeit und ich habe aber die Lösung 4 Tage, 3 Tage. Und man gewöhnt sich ziemlich schnell dran. Und ich finde das ein super Modell. Und das werden wir bestimmt demnächst auch mal als ausführliches Thema behandeln. Mhm. Denn je mehr Leuten man immer darüber redet, es ist halt auch einfach ein Trend heutzutage. Und ich weiß nicht, inwiefern so Corona Homeoffice dazu beiträgt, aber die Leute starten natürlich ein Umdenken. Also wie kann man sozusagen sich genug ablenken, so dass man nicht nur wirklich im Homeoffice ist, einen ganzen Tag vorm Rechner? Ja. Das ist halt auch für den Körper ziemlich anstrengend, ne? Und für den Geist natürlich, je nachdem, was man arbeitet. Ja, wir waren beim Thema Arbeitszeitreduzierung. Das ist wirklich ein interessantes Feld, weil da gibt's ja auch so interessante Studien drüber, die belegen, also bloß weil man die Arbeitszeit nicht reduziert, heißt das noch lange nicht, dass man weniger schafft. Im Gegenteil, ich glaube, in Skandinavien gab's irgendwie ein paar, entschuldige mich. Keine Alles Sorge, kein Problem. Mir geht's gut. Ich musste mich. Marc hat die Etikette eingehalten. Ja, ich musste mich nur etwas über alle Maßen räuspern. Wir haben halt keine Räuspertaste am Mikro. Oh, sowas gibt's? Ach, nächstes großes Thema. Beim Radio gibt's das. Nun gut, wo war ich? Bring mich nicht aus dem Konzept. Arbeitszeitkonzepte. Ja, ganz genau. Also in Skandinavien haben sie es dann irgendwie dann tatsächlich auch mal gemacht. Da haben sie dann gesagt, also wisst ihr was, wir arbeiten jetzt, was ich irgendwie, ich habe keine Ahnung, von 40 sind sie runter auf 30 oder auf 20 Stunden die Woche runter. Und natürlich hat man eine gewisse Eingewöhnungsphase gehabt, sowohl seitens der Mitarbeiter und auch noch natürlich seitens der Geschäftsführung und der Geschäftspartner auch, weil die müssen sich auch daran gewöhnen, dass da nicht immer jemand ist, den sie irgendwie erreichen können. Aber nach dieser Eingewöhnungsphase soll das wohl richtig gut funktionieren. Absolut. Wie gesagt, ich kann es bestätigen. Das ist für den Körper halt auch gut. Du bist ganz anders motiviert, wenn du weißt, Donnerstag, oh Mensch, ist ja schon der letzte Tag der Woche, da haust du nochmal richtig rein. Und ich glaube auch, statistisch gesehen, ist es nicht so, dass man sozusagen proportional weniger schafft in weniger Arbeitszeit, sondern das gibt schon einen Unterschied. Aber vielleicht werden wir sehen, wie das mit dem Homeoffice-Corona-Thema weitergeht. Also das Umdenken hat ja eingesetzt und mal sehen, was da alles noch kommt. Also da gibt es viele Ideen und ja, also man sieht ja schon im Freundeskreis, wovor Corona nie Homeoffice irgendwie ein Thema war, dass dort jetzt schon ganz andere Möglichkeiten erschafft wurden, ne, in dem halben Jahr. Ja, wir erinnern uns in dem Zusammenhang natürlich auch an Hubertus Heil, den Arbeitsminister, der erst irgendwie eine Gesetzesvorlage irgendwie einbringen wollte. Recht auf Homeoffice? Ganz genau, 24 Tage im Jahr. Genau, 24 Stück. Und das ist aber irgendwie abgeschmettert worden. Jetzt ist er heute mit einer neuen Geschichte gekommen. Und zwar ging es um Arbeitszeiterfassung, weil wohl irgendjemand Angst hat, ach du Scheiße, wenn die Leute alle im Homeoffice sind, dann arbeiten die alle gar nicht mehr so viel. Weil dann kann man sie ja nicht überwachen. Denn wenn die Katze aus dem Haus ist, dann tanzen die Mäuse auf den Tisch. Und da hat er gesagt, ach Mensch, wir müssen hier die Arbeitnehmerrechte irgendwie mal stärken, dann werden wir uns da einfach eine entsprechende Arbeitszeiterfassungsregelung irgendwie ersinnen. Es geht nämlich eigentlich aus seiner Sicht eher darum, dass die Tür in die andere Richtung schwingt. Nämlich, dass, wenn du zu Hause arbeitest, du die Arbeit in den Alltag oder besser gesagt in deine Freizeit auch so ein bisschen integrierst. Also die Grenzen zwischen Freizeit und Arbeitszeit verschwimmen. Ja. Man spricht auch davon, dass die Leute irgendwie 24/7, also rund um die Uhr, erreichbar sind. Im Zuge der neuen Medien ist das ja alles möglich, aber das ist genau das, was man eigentlich nicht will. Falsches Signal. Das ist definitiv das falsche Signal, denn die Ruhephasen sind für Körper und Geist sehr wichtig, um mittel- und langfristig die Arbeitskraft zu erhalten, die Arbeitszeit zu erhalten. Ach, jetzt hätte ich mich ja fast versprochen. Genau, also wie gesagt, also ist natürlich auch ziemlich schade, dass René jetzt nicht dabei ist, weil er kann auch sehr viel zu dem Thema beitragen, weil er auch in so einer Situation ist, weil er auch ein Team unter sich hat und ich denke, wir werden darüber nochmal reden, weil ich finde es ein total spannendes Thema und das entwickelt sich jetzt auch wirklich gerade. Mal sehen. in welche Richtung. Ne? Wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Leute, wir werden euch da auf dem Laufenden halten. Ja, und wie gesagt, falls ihr da eine Meinung zu habt oder so, könnt ihr uns auch gerne schreiben. Und da kommen wir ja schon zu den Kontaktmöglichkeiten, ist ja auch ganz praktisch. Genau. Habt ihr vielleicht Erfahrungen mit Homeoffice oder welche Erfahrungen habt ihr mit Homeoffice bis jetzt gemacht? Weil ich glaube, die meisten, die die Möglichkeit haben, sind mehr oder weniger ins Homeoffice geflüchtet während Corona. Natürlich kein Maler oder so, der kann ja nicht ständig seine Bude malern. Das geht natürlich nicht in allen Berufen. Aber schreibt uns, wenn ihr da Erfahrungen gemacht habt, oder schreibt uns sogar, was für einen Beruf ihr macht, wo das nicht geht. Würde uns tierisch interessieren. Und das sind die Kontaktmöglichkeiten. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast@uber.de und folgt uns bei Instagram unter podcast.iidi. Ihr findet uns unter anderem bei iTunes oder Google Podcast. Stefan, mir ist gerade noch eingefallen, irgendwie, ich muss was sagen zu dieser Geschichte, irgendwie, ach, der Maler kann ja nicht im Homeoffice, was soll er denn machen, die ganze Zeit seine Bude malen. Ich stelle, da unterhalten sich zwei, sagt der eine, oh, du als Maler, wie läuft's mit dem Homeoffice? Ja, wunderbar, jeden Montag male ich die Küche. Genau. Montags ist immer die Küche dran. Da habe ich noch einen passenden, wollte ich eigentlich erst einen Witzbattle, aber den bringe ich jetzt schon. In Südamerika gibt es echt schlechte Tapezierer, aber Guatemala. Boah. Ich möchte jetzt aber einen Applaus haben, ja? Also. Bitteschön. Dankeschön, sehr lieb von euch. Ja, habt ihr jetzt vielleicht auch gelacht? Dann hört ihr uns vielleicht bei Spotify oder Amazon Music? Bei Google Podcasts oder iTunes? Oder bei Obi? Bei Omi und Obi? Das war damals, vor 10, 20 Jahren oder so, war da irgendwie so eine Werbung, irgendwie, ah, ich brauche noch diese und jenes, wo kriege ich denn das? Naja, hier eine Schere brauchst du, gibt es bei Scherenmüller oder bei Obi. Ja, ich brauche noch 15er okay. Rundstutzen. Ja, du musst zu Rundstutzen, Olli, oder zu Obi. Mhm. Ja, finde ich gut. Aber was wir euch damit sagen wollten, natürlich, wir haben unsere Erreichbarkeit erweitert. Und jetzt du, Marc. Ich find's gut. Ja, genau. Deswegen, wir sind mittlerweile bei Spotify und auch bei Amazon Music gelistet. Und die Reichweite wird jetzt explodieren. Wir rechnen fest damit. Wir haben jetzt den letzten Schritt gemacht und haben gesagt, okay, die anderen Big Player nehmen wir jetzt auch noch dazu. Wir müssen es unseren Hörern ja nicht unnötig schwer machen. Wir haben so viele Leute, die uns angerufen oder geschrieben haben. Hier Berge, Tonnen von Post sind angekommen. In jedem zweiten Brief stand, ach Mensch, ich würde dich ja so gerne hören, aber ich höre hauptsächlich über Spotify. Kann man da nicht irgendwas machen? Und wir immer so, nee, lass mal und so. Und dann haben wir uns tatsächlich mal einfach hingesetzt und mal geguckt, was wäre eigentlich nötig, um sich bei Spotify listen zu lassen. Und was wir Idioten nicht wussten, man muss gar nichts tun. Zwei Knöpfe drücken, gut ist. Der Stefan hat das mal in Angriff genommen und jetzt sind wir da. Vielen Dank, Stefan. Applaus für dich. Dankeschön. Reicht jetzt aber auch mit dem Applaus. Nein, auf jeden Fall sucht euch aus, was ihr hört, welchen Podcast-Dienst ihr abonniert habt und ihr findet uns garantiert. Sucht nach Irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan. Und ein bisschen Marc. Da findet ihr uns. Wer mag, auch mit Marc. Sehr schön. Ja, Lockdown Light. Ja, ich wollte gerade sagen, Stefan, ich finde es ganz toll, dass wenigstens wir beide irgendwie hier noch den Podcast pflegen können. Das soll nicht heißen, weil mir jetzt gerade schon wieder diese Corona-Geschichte irgendwie auf der Zunge lag. Das soll nicht heißen, dass René jetzt irgendwie Corona hat. Dem geht's einfach nicht gut, was ist die Erkältungsbeschwerden, sonst irgendwas. Aber nichtsdestoweniger müssen wir uns so ein bisschen über Corona unterhalten. Wie ist die Situation? Wo geht die Reise hin? Was ist in den letzten zwei Wochen passiert? Tja, wenn ich das wüsste. Ich meine, du hast ja in einer der letzten Sendungen ein gutes Zitat gebracht, irgendwie so nach dem Motto, der Blick in die Nachbarländer ist sozusagen der Blick in unsere Zukunft. Möglicherweise, ja. Was so viel heißen soll, was jetzt in den Nachbarländern los ist, schwappt irgendwann zu uns rüber. Uns wird es dann auch so gehen. Und ehrlich gesagt hätte ich nie gedacht, nachdem wir eigentlich im Frühjahr und Frühsommer so gut durch die Corona-Zeit gekommen sind, durch den Lockdown, alle sehr diszipliniert waren, hätte ich nie gedacht, dass die Situation im Herbst wirklich so gravierend sich verändert, dass die Zahlen extrem hochgehen, dass die Krankenhäuser Engpässe melden oder halt steigende Zahlen, sodass man sich schon Gedanken machen muss, wie geht es dort weiter. Ja. Ja, und ich meine, jetzt haben wir diesen November 2020 Lockdown Light. Wir sind jetzt in der zweiten Woche und so richtig zufriedenstellend sind die Zahlen nicht. Die gehen zwar jetzt nicht mehr extrem hoch, aber gehen auch nicht extrem runter. Also die einen sagen so, die anderen so. Gerade heute war Karl Wieler zu hören, der Präsident vom Robert-Koch-Institut, und der zeigte sich eigentlich mäßig zufrieden. Er sagt, die Zahlen bewegen sich in dem erwartbaren Bereich. Also man könne definitiv sagen, das mit dem Lockdown-Light hat schon was gebracht. Viele würden jetzt da rein interpretieren, ach, na, ist ja wunderbar, wenn das was gebracht hat, dann können wir ja bald wieder lockern. Nein, so ist das leider nicht. Wir müssen an dem Modus, in dem wir jetzt sind, müssen wir festhalten, laut seiner Aussage, um eben den Status quo quasi, den wir jetzt erreicht haben, um den irgendwie zu halten, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Genau, und letztendlich brauchen wir auch ein Konzept, wie es nach dem Lockdown Light weitergeht, weil natürlich muss man weiter gewisse Einschränkungen hinnehmen, damit die Zahlen nicht schon wieder so hoch schnellen, ne? Also ich glaube, was so Kontakte und Partys betrifft, da werden wir eine ganze Weile noch damit leben, dass das reduziert ist, beziehungsweise verboten oder nicht erwünscht ist. Natürlich steht Weihnachten vor der Tür, der Weihnachtsmonat. Weihnachtsmärkte, glaube ich, können wir realistisch sein und sagen, fällt aus. Ja, es gibt einen. Ja. Es gibt einen am Breitscheidplatz, an der Gedächtniskirche in West-Berlin am Kudamm. Ja. Ich glaube, der wird schon aufgebaut? Der steht sogar schon seit einigen Wochen. Ah. Den Weihnachtsbaum haben sie da auch schon appliziert. Aber für alle anderen Weihnachtsmärkte, glaube ich, weg. Genau. Also ich habe neulich gesehen, am Potsdamer Platz wird die Eisbahn schon aufgebaut, die traditionelle. Ja. Die ist auf jeden Fall wieder da. Wie das Sicherheitskonzept aussieht, keine Ahnung, aber bin ich gespannt. Und ich habe neulich gelesen, in Sachsen zum Beispiel gibt es keine Weihnachtsmärkte, die sind komplett verboten. Ja. Und so wird es, glaube ich, in den meisten Bundesländern sein. Ja, apropos verboten. Das neueste Ding hatten wir eigentlich schon vor ein paar Tagen gehört, und zwar in den Niederlanden hat man gesagt, pass mal auf, irgendwie hier Silvester, das ist jetzt nicht so zielführend. Niederlande ist uns coronatechnisch, also ich will es mal so sagen, auch schon so ein bisschen voraus, möglicherweise. Also sprich, bei denen ist es alles noch ein bisschen prekärer als bei uns, denen geht's coronatechnisch noch schlechter. Und haben sie auch gesagt, ja, also um die Gesundheitssysteme nicht weiter zu belasten mit etwaigen zu erwartenden Verletzungen über Silvester durch Böller, hat man gesagt, irgendwie man wird das dort irgendwie alles verbieten. Und genau das habe ich heute gehört als Eingabe irgendwie seitens der Regierung, dass man überlegt, das bei uns auch zu verbieten. Also die Polizeigewerkschaften sind dafür, die Rettungskräfte sind dafür, Politiker sind irgendwie auch dafür. All die, weil ist ja klar, irgendwie zu Silvester ausgelassene Stimmung, es wird Alkohol konsumiert, man legt sich eher mal in den Arm, also Infektionsrisiko ist wieder größer. Einerseits und andererseits aber auch genau wie in Holland bleibt zu befürchten, dass die Verletzungen zu Silvester auch nicht weniger werden, was nicht so günstig wäre in Anbetracht der Tatsache, dass wir jeden Mann im Gesundheitswesen momentan brauchen. Wir brauchen nicht nur die Pflegekräfte, wir brauchen alle Ärzte, alle, die wir kriegen können. Wir haben wahnsinnig viele Betten. Wir haben für Corona ja extra die eine Messehalle irgendwie umgebaut mit, ich weiß nicht, 500 Betten. Ja, was nützen die uns, wenn wir keine medizinischen Fachkräfte haben? Personal, ja, genau. Habe ich auch gehört, die Rufe wären lauter, dass Silvesterböllerei verboten wird. Aber ganz ehrlich, Partys waren ja auch verboten. Also ja. Das ist halt meine Befürchtung. Aber auf der anderen Seite, ich habe heute einen Bericht gelesen von der, die Feuerwerksindustrie, die natürlich schon den Zeigefinger gehoben hat und gesagt hat, ey Leute, wir haben das ganze Jahr Silvesterfeuerwerk hergestellt in den Fabriken. Und wenn ihr jetzt kurzfristig sagt, es wird verboten, dann können wir, glaube ich, die Branche dicht machen. So in die Richtung las ich das. Ja, mein Gott, also stoßen sie doch nur in dasselbe Horn wie viele andere Branchen auch. Wir können hier, die Theater nicht aufmachen, also braucht die Kulturindustrie, braucht entsprechende Zuwendungen. Das Gaststättengewerbe kann irgendwie nicht mehr bewirten, also brauchen sie auch dort irgendwie ein monetäres irgendwie Zubrot. Und dann wird das da nicht anders laufen. Also es ist immer alles so viel aufs liebe Geld irgendwie reduziert, aber der gesunde Menschenverstand muss einem doch schon sagen, es ist jetzt nicht so eine gute Idee, auf Teufel komm raus zu haben, wie sich die Seele aus dem Leib zu böllern, einfach weil es so geil ist und weil man es jedes Jahr gemacht hat. Es ist nun mal dieses Jahr alles ein bisschen anders und wie sage ich immer, wenn man dieses Jahr wirklich mal die Füße stillhält, hat man doch eine viel größere Chance, das alles im nächsten Jahr wieder in vollen Zügen zu genießen. Wir wollen uns doch eine etwaige Zukunft nicht verbauen. Genau, also die letzten Sekunden von dir nehme ich mal auf und die können wir dann im nächsten Jahr vielleicht auch nochmal abspielen. Dann. Nein, aber also ich gebe dir vollkommen recht und ich glaube, du hast es Montag in der Redaktionssitzung gesagt, warum macht man nicht einfach als Stadt so eine Festlegung, dass man bestimmte Orte hat, wo ein zentrales Feuerwerk stattfindet, die Leute können da zugucken, dann braucht keiner Böller kaufen und dann ist es auch schön, das sieht schön aus und wir haben halt so ein gewisses Silvester, kann man ja auch mit Abstand feiern, mit Mundschutz, ist ja alles kein Problem. Ne? Das Konzept gibt es ja irgendwie auch schon seit Jahren und in Australien funktioniert es ja. In verschiedenen Ländern. Genau. Ne? Und ich denke aber trotzdem, die Leute, die noch vom letzten Jahr Feuerwerk haben, die werden es auf jeden Fall böllern, da gehe ich mal von aus. Es gibt ja dort immer Ausreißer, ich sage jetzt mal böse, irgendwelche Idioten, die ihr eigenes Ding machen. Mhm. Also da bin ich mal gespannt. Aber ich bin kein großer Freund von Silvester, bin nicht der Typ, der jetzt groß Feuerwerk gekauft hat jedes Jahr. Eigentlich gar nicht. Ich finde es immer nett, wenn man irgendwo hingeht und da bringt jemand was mit. Guckt da gerne zu, aber ich finde halt schönes Feuerwerk angenehm. Nicht so eine Böller oder so, das ist überhaupt nicht mein Fall. Dinge in die Luft zu jagen, ist nun mal nicht jedermanns Sache. So ist es. Ne? Ja, aber da sind wir gespannt. Es sind nur noch 6 Wochen dieses Jahr. Oh Gott. Also mal gucken. 3-mal schlafen, dann ist schon wieder Weihnachten. Gefühlt schon, ja. Einmal dann schon wieder Weihnachten vorbei. Ja, genau. Dann einmal um die eigene Achse gedreht und boing, ist das Jahr futsch. Genau, aber wir haben ja gerade gesagt, der Feuerwerksindustrie geht es möglicherweise ganz schlecht. Einer, der davon profitiert, da gehe ich ganz von aus, ist die Weihnachtsbaumverkaufsindustrie, sage ich jetzt mal. Weil ich denke, durch Corona, machen sich's alle festlich. Richtig, da wird der Absatz extrem nach oben gehen, ist so meine Vorstellung. Ja. Könnt ihr mir vorstellen, ne? Da, genau den Gedanken hatte ich mit Tina hier zu Hause aber auch schon. Dass wir uns überlegt haben, wir müssen auch jetzt mal so langsam der Familie irgendwie den Zahn ziehen, dass wir nicht, aber die 4-5 Haushalte irgendwie zusammenkommen. Erstmal ist es gar nicht erlaubt. Bis Weihnachten wird es mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit auch nicht wieder erlaubt sein. Also auch dort heißt es irgendwie Füße stillhalten, sich auf nächstes Jahr freuen. Das der Familie zu verklickern, ist dann noch ein anderes Thema. Und stattdessen einfach es sich zu Hause gemütlich machen. Und warum dann nicht einfach mal über seinen Schatten springen und sagen, also eigentlich spare ich mir das zu Hause mit der Schmückerei, weil ich bin ja dann bei den Eltern oder bei der buckligen Verwandtschaft, sage ich mal. Und irgendjemand wird da schon einen Baum haben und schön schmücken, dann brauche ich das zu Hause nicht auch. Nö, machen wir es uns zu Hause diesmal schön adventlich gemütlich mit allem Zip und Zap. Und letztendlich, man könnte ja auch vorher alles vorbereiten, indem man den Leuten beibringt, wie man videotelefoniert. Und dann kann man ja auch das so machen. Dann sieht man sich wenigstens ein bisschen. Absolut. Also so selbstverständlich, wie das geworden ist mit der Videotelefoniererei im Arbeitsbereich und jetzt hier auch in unserem Hobbybereich, aber so im Privaten vermisse ich das nach wie vor, was ich nicht verstehe. Die Technologie ist seit Jahr und Tag irgendwie da, aber wenn ich irgendwie Freunde und Bekannte irgendwie anrufe, dann ist das immer ein ganz normales Telefongespräch, meinetwegen jetzt über Slack oder WhatsApp oder irgendwie anders übers Internet, aber immer ohne Video. Da muss man doch mal was machen. Also da habe ich neulich einen Verwandten getroffen und der ist so, weil zum Beispiel seine Schwiegereltern wohnen in einem anderen Bundesland und der hat die jetzt da drauf getrimmt, mit Videotelefonie immer anzurufen. Sehr also gut. Egal ob per WhatsApp oder zum Beispiel Google Duo. Wenn die das mal nicht machen, sagt er, hey, leg noch mal auf, ruf mich bitte per Video an. Entschuldige bitte, und was du meinst ist Scooby-Doo, das ist was völlig anderes. Was habe ich gesagt? Google Duo? Was soll das denn sein? Google Duo. Kennst du das nicht? Nee. Das ist Videotelefonie. Oh, das ist was Modernes. Willkommen im dritten Jahrtausend. Entschuldige, ich wollte gerade sagen, René, aber Sie sind ja Marc, oder? Marc kennt nicht alle Google-Produkte. Nein, und ich hoffe, das bleibt so. Pfui Teufel. Nein, Google Duo ist gut, aber es gibt natürlich, wie gesagt, WhatsApp, es gibt Microsoft Teams, wir nutzen jetzt zum Beispiel Whereby, Big Blue Button gibt's auch noch, also es gibt ganz viele Produkte, die Qual der Wahl ist groß, ne? Jitsi hatten wir auch mal, ja, und er nutzt es, also mein Verwandter oder Bekannter nutzt es dafür, er will den Gesundheitszustand der Schwiegereltern durch die Videotelefonie halt sehen. Ne? Gute Idee. Weil es gibt ja immer die Frage, na, wie geht's euch denn? Und dann, wer sagt schon, naja, uns geht's schlecht? Und wenn man sich dann sieht, dann ist das schon ein bisschen anders. Ja. Finde ich klasse. Ja, wenn die Verwandtschaft dann irgendwie mitspielt. Meine Eltern sind jetzt irgendwie schon Mitte 70. Ja, da muss ich mal persönlich vorbeigehen und das denen irgendwie alles einrichten und zeigen. Ja, wir kriegen das hin. Also, ich sag mal so, jetzt kommen wir natürlich in ein Thema. Meine Großeltern zum Beispiel, die haben sich nie so für diese Technik interessiert. Die waren froh, wenn sie gewusst haben, wie der Fernseher funktioniert, wie man telefoniert oder so. Mhm. Aber so dieses Thema Smartphone oder WhatsApp ist nie an die rangekommen. Und das ist natürlich jetzt ziemlich bitter, weil meine Oma ist im Pflegeheim und da ist es auch spannend, wie das Weihnachten wird. Aber wenn man es realistisch einschätzt, wird sich auch nicht groß ändern. Maximal eine Person darf besuchen. Hm. Und da ist es nicht möglich wie sonst, dass man da zum Kaffee hingeht zu Heiligabend. Da bin ich selber gespannt. Und das wäre jetzt genau die Zeit, hätten sich meine Großeltern immer für diese Technik interessiert, könnte man jetzt jeden Tag Videotelefonie machen. Das geht halt nicht. Ne? Aber nee, die hatten ja immer was Besseres zu tun, als sich mal um die wichtigen Dinge im Leben zu kümmern. Aber du weißt doch auch, wie das ist, Marc. Also ich meine, bei meiner Mutter, ich habe denen irgendwann, meinen Eltern irgendwann ein Tablet geschenkt und wer darf es denn pflegen und managen und ist da immer dasselbe. Ich bin schon immer, also ich kenne das Thema natürlich genauso. Ich arbeite, Wer kennt das nicht? Genau, ich arbeite ja nur auch schon seit ewigen Zeiten irgendwie in der IT und wann auch immer in einer Freundschaft oder Bekanntschaft irgendwie jemand mitbekommt irgendwie, oh, du machst was mit Computern, ich hätte da gern mal ein Problem. Ich bin immer froh, wenn die Leute sich für ein Tablet entscheiden. Ich habe mir seit Jahren auf die Fahne geschrieben, die Leute von ihren Laptops und stationären Computern wegzubringen und dass sie sich alle so eine Tablets holen sollen, weil für die meisten Leute ist das völlig ausreichend und man erschlägt damit viele kleine, böswillige technische Probleme, einfach weil die Sachen viel einfacher und direkter gestrickt sind. Ich habe die Tage für einen Bekannten ein Chromebook eingerichtet, weil der gesagt hat, Tablet ist schön und gut, aber ich will einfach die Tastatur haben. Und ist gar nicht so schlecht. Wer es mag. Ja. Und diese Chromebooks, die sind dann Das ist im Prinzip wie ein Android-Tablet, nur mit einem Laptop-Layout. Oh, okay, aber auch nicht so teuer wie jetzt irgendwie so ein Linux- oder Windows-Laptop. Genau, genau, ja. Da müssen wir uns mal off-air drüber unterhalten. Gut, Notiz an mich. Okay, über den Beruf quatschen. Nein, aber da fällt mir noch der Witz ein, den du mal erzählt hast von Phipps Asmussen. Den kannst du doch gleich mal erzählen, der mit dem Boxer. Der passt doch dazu. Es will mir gerade nicht einfallen. Erzähl ihn doch bitte selber. Er war irgendwie, weil du ja gerade gesagt hast, wir arbeiten in der IT und die Leute kommen auf einen zu und sagen, hey, du bist doch in der IT und kannst du nicht mal helfen bei Computern? Wenn du auf der Straße einen Boxer triffst, sagst du ja auch nicht, hey, du bist Boxer, kannst du mir mal eins in die Fresse hauen? Du erinnerst dich. Ach ja. Hey. Herrlich. Wunderbar. Ja, alles Müll, was wir hier produzieren gerade, oder? Ach, nein. Wolltest du nicht noch kurz die Biege schlagen, irgendwie von Corona zum Flughafen? Ich meine, wir haben schon gesagt, jetzt gerade eben in der Vorbesprechung, wir werden das mit dem Flughafen jetzt hier nicht so auswalzen, weil der René nicht dabei ist. BER. Genau, wir wollen ja nämlich noch ein schönes BER-Quiz machen, aber zu zweit machen wir das nicht. Aber ich dachte, du sagst vielleicht noch ein bisschen was zu den recherchierten Statistiken bezüglich Corona und Flughafen und Flugverhalten. Das kann ich gerne tun. Also ich habe mal so ein bisschen geguckt, weil wir uns ja die Frage gestellt haben, ja, Corona hat ja schon einiges verändert Und jetzt hat der BER eröffnet und das war vielleicht auch ganz gut, zu dieser Zeit zu eröffnen, weil jetzt ja nicht so viel los ist, was Fliegen angeht. Zum einen dürfen wir nicht fliegen, weil andere Länder natürlich Risikogebiete sind. Und zum anderen ist Deutschland natürlich auch mit hohen Infektionszahlen bestückt, sodass andere ungern zu uns kommen. Und das merkt man halt auch im Flugverkehr, ne? Und es gibt verschiedene Statistiken dafür oder dazu. Und eine interessante habe ich gefunden, die würde ich mal kurz ein bisschen erläutern. Ja. Und zwar hat die Europäische Flugsicherungsbehörde mal ein Erholungsszenario erstellt für den Luftverkehr. Also quasi ein Plan oder eine Vorschau, eine Tendenz, wie das erwartete Flugverhalten oder die Steigerung oder die Normalität wieder einkehren kann. Hm. Und in der ersten Corona-Phase, in der ersten Welle im April 2020, wurde halt eine rasche Erholung vorhergesagt. Die ist auch so ein bisschen eingetreten, nachdem die erste Welle vorbei war im Sommer. Aber natürlich durch die neuerlichen Infektionszahlen und die Steigerung jetzt im Herbst ist dieser Trend natürlich absolut gestoppt und jetzt hat man sozusagen diese Prognose korrigiert im Herbst. Ich verstehe, die sind sozusagen immer vom bestmöglichen Fall ausgegangen bei ihren Vorhersagen. Genau, ne? Okay. Und das ist ja letztendlich, klar, das war im Sommer, war ja auch schon ein bisschen Normalität wieder eingekehrt. Die Zahlen waren stabil und jetzt im Herbst ist alles wieder so ein bisschen ausgeartet. Und das merkt man natürlich auch im Flugverkehr, ne? Und die größten Fluggesellschaften beziehungsweise die größten Marktteilnehmer im Luftverkehr, was die Flüge angeht, sind Ryanair und EasyJet. Die Billiganbieter. Genau, Low Budget. Und die haben eine reduzierte Flugbewegung um 20 bzw. 33%. Das klingt noch gar nicht so schlimm. Eigentlich nicht, ne? Aber die Prognose für Dezember jetzt ist, dass es 54 bis 60% Minus gibt. Und da spielt auch eine Rolle, dass im Winter normal auch weniger Flüge stattfinden. Na Moment, dann verstehe ich das aber nicht so ganz. Also diese -54 bis -60%. Eben haben wir noch gesagt, das wäre jetzt relativ zum Normalfall. Jetzt heißt es aber, na, im Winter gibt es sowieso immer weniger Flüge. Jetzt ist die Frage, ob das in diesen 54 bis 60% schon eingerechnet ist. Ich würde sagen, nein. War? Nur, dass wir das im Hinterkopf haben. Genau, ja. Aber die Zuversicht ist da. Letztendlich geht man davon aus, und bis dahin geht auch aktuell nur die Prognose bis zum Februar 2021, dass man sagt, stabile 50% werden geflogen, also die Hälfte sozusagen der Normalität. Hm. Weiter geht die Prognose aktuell noch nicht, weil man erstmal abwarten will, was passiert. Und ein großer Unterschied zu sonst ist natürlich, durch das, was ich eingangs gesagt habe, es gibt sehr wenig länderübergreifenden Flugverkehr. Mhm. Was ja auch logisch ist, weil man ja nicht wirklich in Urlaub fliegen kann. Also der Großteil der Flüge sind halt inländische Flüge auch, wenn die überhaupt stattfinden, ne? Genau, also fand ich sehr interessant und ich kann gar nicht sagen, ob ich genau so eine Zahlen erwartet habe oder nicht, weil ich es gar nicht einschätzen kann. Die Frage ist, ob Engelbert Lüttke-Daldrup das alles auf dem Schirm hat und ob er das alles so erwartet hat. Weil er der Flughafenchef. Ja, genau, ganz genau. Vielen Dank. Weil er wird ja auch nicht müde, immer wieder zu erwähnen, ja, mit dem Flughafen, den kriegen wir schon auf Knaller, den kriegen wir schon auf Flughöhe. Ja, auch ein schönes Wortspiel. Ja, genau. Tada. Weil alle Leute sind ja immer schon am Unken und sagen, mein Gott, das Ding hat nicht nur irgendwie wahnsinnig viel Geld gekostet, 6 statt 2 Milliarden. Wir höhten es in der letzten Podcast-Folge. Darüber hinaus muss auch noch ordentlich nach und zugeschossen werden, damit der überhaupt irgendwie betrieben werden kann. Und jetzt durch Corona wird die Sache natürlich nicht besser. Es gab ja schon Stimmen, die gemutmaßt haben, kaum ist der BER irgendwie am Netz, wird der auch schon pleite gehen. Also das wird auch interessant weiter zu beobachten. Wir wollen es mal nicht hoffen. Auch wir gehen, genau wie die Europäische Flugsicherungsbehörde, mal vom bestmöglichen Fall aus. Alles wird gut. Genau, und ich kann dir noch eine paar andere Zahlen nennen. Und zwar, wenn man jetzt den November vergleicht vom letzten Jahr mit dem November von diesem Jahr. Ich habe hier den Stand 12. November. Da kann ich zum Beispiel sagen, dass am Flughafen Schönefeld rund 31% weniger Flüge stattgefunden haben. Ja, ein Drittel. Im Vergleich zum Vorjahr. Nicht mal genau, ein Drittel weniger. Na, das geht doch. Aber zum Beispiel München minus 81%. Also das ist schon ein Riesenunterschied, wenn man das so sieht. Und dagegen kann man Halle-Leipzig oder Leipzig-Halle stellen, nur 1% weniger Flüge. Also da ist es quasi auf normalem Niveau wie letztes Jahr. Und so die großen Flughäfen, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, Düsseldorf, München, das sind mindestens 60% weniger, wenn nicht sogar noch mehr. Also die haben es natürlich deutlich zu spüren bekommen. Ja. Ich weiß schon wieder, wer die ganze Zeche bezahlen wird. Der Steuerzahler? Du und ich und alle anderen Steuerzahler. Oh, oh. Wir alle. Ich muss mich schon wieder räuspern. Vorsicht. Alle meine Deckung. Ja, das hört sich an alle wie ein Luftangriff. Alle draußen, weil keine Miete zahlt. Genau so sieht's aus, Stefan. Man muss sich auch ab und zu mal Luft machen. Und das würde ich tief ein- und ausatmen. Das ist wichtig. Ich kann mich erinnern, als ich mal eine OP hatte, lag ich da in der Vorbereitung, wir schweifen jetzt ein bisschen ab. Ach und, was. Da habe ich gelernt, als ich dann an den Geräten angeschlossen war, hieß es öfter, atme doch mal richtig tief ein und aus, weil deine Sättigung ist nicht so gut und dann funktioniert das auch. Also wirklich denkt mal dran, immer mal richtig tief ein- und ausatmen. Mhm. Das ist gut für die Blutsättigung. Nicht nur dafür, auch fürs allgemeine Wohlbefinden. Atmen ist eine Kunst. Man kann Schmerzen wegatmen, man kann Muskeln und kann man wieder irgendwie weich atmen. Und, also, wahnsinnig viele tolle Sachen. Das klingt so ein bisschen esoterisch, aber da ist wirklich was dran. Man kann die Wehen wegatmen. Donnerwetter. Also da spricht aber der Fachmann. Spricht der Fachmann. Ja, genau. Hier wird aus erster Hand berichtet. Und mit diesen jetzt Worten. Jetzt werden alle Frauen die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Genau. Ja. Und das können sie auch ausgiebigst tun. Während wir so kurz in die Pause gehen und euch mit einer wundervollen Pausenmusik zurücklassen. Danach, fürchte ich aber, kommt nur noch Müll. Lasst euch überraschen. Genau, lasst euch überraschen und wir hören jetzt Musik und zwar City Patrol. Viel Spaß. Jo. Hallo, liebe Freunde, zurück aus der Pause. Wir hoffen ja. Oh, der Marc ist aber hier stürmisch, schnell, Mensch. Ich habe mich nicht mal richtig hingesetzt, aber okay. Wir machen schon weiter. Du hast die Hose wieder an, das reicht völlig. Ja. Willkommen zum zweiten Teil, liebe Zuhörer, von Folge 46. Irgendwas ist doch immer. Nee, jetzt will ich auch nicht mehr. Na gut. Okay. Ja, Marc, du hast die Leute natürlich schön geteasert. Du hast gesagt, jetzt kommt nur Müll. Ja. Jetzt werden einige gesagt haben, war doch schon die ganze Zeit. Genau. Naja, nee, ganz so war es nicht. Alles wie immer. Genau. Nein, Müll deswegen, weil wir haben mal überlegt, was liegt denn oder womit haben wir da sehr viel zu tun, täglich, tagtäglich eigentlich, und kennen wir uns damit eigentlich richtig aus? Da gab es natürlich einen Aufhänger. Es ist nicht so, dass uns solche Stories einfach so in den Schoß fallen, liebe Leute. Nein, auch wir berichten natürlich so ein bisschen aus unserem Alltag und wir reden auch privat über Dinge, die uns so widerfahren sind. Und das eine, das ist mir tatsächlich irgendwie seit Jahr und Tag so böse aufgestoßen, dass ich sie unbedingt mal thematisieren wollte. Es geht einfach um Müll im Allgemeinen und um Müllentsorgung im privaten Umfeld, gerade hier in der Großstadt im Besonderen. So, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ach, wir tun einfach mal so, als ob ich morgens irgendwie nach dem Aufstehen gehe ich kurz auf den Balkon. Ich scheue mich nicht zu sagen, dass ich dabei vielleicht auch mal eine rauche. Das kommt vor. Mach dir nichts draus. Das ist Und lass mich raten, ganz kein Frühstück, eine Zigarette und eine Tasse Kaffee. Nein, nein, nein. So, so. Und Zähneputzen hast du vergessen. Das ist ja wieder Mobbing auf niedrigstem Niveau. Nein, darauf lasse ich mich gar nicht ein. Also man stelle sich vor, ich zöge dort genüsslichst an meiner Kippe. Nein, und ich gucke dummerweise von meinem Balkon direkt runter irgendwie auf einige der Mülltonnen in unserer Wohnanlage. Das sind mehrere Mehrfamilienhäuser, die in so einer Anlage irgendwie kombiniert sind. Großstadt eben. So, und was mir dabei aufgefallen ist, schon vor Jahren ist, offensichtlich sind die Leute immer weniger dafür sensibilisiert, darauf zu achten, was sie wegwerfen oder sagen wir besser, wie sie es wegwerfen. Ständig sind die Tollen irgendwie überfüllt, Unrat wird daneben geschmissen, die Tüten werden nicht ausgekippt, sondern es wird einfach alles im Stück in die Tonnen, einfach so aus den Augen, aus dem Sinn. Wie gesagt, die sind ständig überfüllt. Die BSR war anfangs natürlich auch noch gewillt, Sachen, die daneben gestellt wurden, einfach mitzunehmen. Im Zuge der Rationalisierung gibt es immer weniger Leute irgendwie auf den Müllwagen und die haben nicht mehr so viel Zeit gegebenenfalls. Also ich versuche mir das irgendwie schön zu reden. Warum nimmt die BSR irgendwie den ganzen Unrat, der da unten ist, einfach nicht komplett mit? Ja, aber einiges davon ist vielleicht auch zu sperrig, passt ja nicht in Müllwagen, sonst irgendwas. Also man stelle sich vor, man habe eine große Tonne für das Papier und die Pappe. Das ist dann die blaue Tonne, aber dazu später mehr. Und die ist einfach, nach ein paar Tagen ist die schon voll. Warum ist sie das? Weil die Leute da zwar Papier und Pappe reintun und nichts anderes, davon gehen wir mal aus. Aber da kann man natürlich schon eine ganze Menge falsch machen. Zum Beispiel, da ist so ein Karton und der wird einfach im Stück da reingedonnert. So, nur ist... Diese ganzen Amazon-Kartons. Zum Beispiel, genau. Ein prominentes Beispiel, mit dem sich hier hoffentlich jeder identifizieren kann. Machen wir uns nichts. Das ist auch der Klassiker, das kenne ich auch. Da sind komplette Kartons drin, da ist die Tonne voll. Ja, ganz genau. Weil da würde ja, also da ist ja sehr viel Luft in den Kartons und wenn man die Kartons aber irgendwie entsprechend präparieren würde, dann könnte man die Luft da auch noch rausdrücken, genau. Oder man kann so einen Karton ja irgendwie auch klein machen, ja. Er lässt sich mit wenigen Handgriffen irgendwie komplett platt machen oder vielleicht zerschneidet man ihn auch und man würde dann wesentlich mehr in diese Tonne irgendwie reinbekommen. Na, jedenfalls, die Tonne ist voll. Die Leute gehen runter, sind nicht gewillt, da selber mal nachzuarbeiten, wenn sie sehen, dass da irgendwelche Kartons drin sind. Die machen einfach nur die Klappe auf und stellen fest, die Idioten, da ist ja kein Platz mehr. Vergessen dabei aber, dass sie eigentlich ihr eigenes Schärflein dazu beitragen könnten, wenn sie schon den Fehler im System gefunden haben. Aber nein, man nimmt einfach sein Unrat und stellt ihn daneben, müssen die Jungs eben so mitnehmen. Ist ja hier unten, ist ja gut, ich habe ja halt getan, was ich konnte. Ja, wobei, da möchte ich mal eingreifen. Also, ich glaube mal gehört zu haben, dass es so ist, dass die BSR, also die Berliner Stadtreinigung, für alle, die uns nicht in Berlin hören oder nicht aus Berlin kommen, in Berlin gibt es ja die Berliner Stadtreinigung und es gibt zum Beispiel auch Berlin Recycling. Kennt man ja vom Namenssponsor der Berlin Recycling Volleys, Volleyballmannschaft. Und das sind sozusagen die Alba gibt's natürlich auch noch. Es gibt verschiedene Unternehmen quasi, die das die Müllorganisation haben. Mhm. Und die nehmen, glaube ich, Sachen, wenn die in die Tonne gucken und da ist irgendwas drin, was da nicht reingehört, können die Tonne stehen lassen. Und was daneben liegt, dafür sind sie auch nicht verpflichtet, das mitzunehmen. Also das muss man natürlich wissen. Also einfach dann sozusagen was daneben zu stellen, ist halt ist nicht in der Regel ist nicht die beste Idee. Manchmal nehmen wir mal an, du bist 80 Jahre alt und wohnst im dritten Stock und du hast dich nach ein paar Tagen endlich wieder in deine Rapaiken irgendwie geschält und hast die Wohnung mal wieder verlassen, um nach drei Tagen endlich mal wieder den Müll runterzubringen, und dann kommst du da an und stellst fest, Scheiße, alles voll. Was machst du denn? Ja. Du wirst da das Zeug nicht wieder mit hochschleppen. Also man muss auch immer ein bisschen für die Gegenseite, finde ich, mitdenken. Und warum soll man sich nicht gegenseitig ein bisschen was Gutes tun? Und sich etwas Gutes tun, ich hatte dafür noch einen anderen Begriff, jemandem einen Gefallen tun, jemandem etwas Gutes tun. Sozial sein. Naja, ganz genau, worauf ich hinaus wollte, war, dahinter steckt nichts anderes, als ein bisschen mehr zu tun, was von einem erwartet wird oder was eben nötig wäre. Einfach ein bisschen Sinn fürs Gemeinwohl entwickeln. So, also so wie ich gerne selber behandelt werden möchte oder... Vielleicht nicht ich, sondern mein Müll, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Zeug muss weg. Und wenn wir alle an einem Strang zögen, dann bekämen wir das auch irgendwie hin. Ich sag mal, früher hat das auch geklappt. So, und da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Warum springe ich dabei so aus der Jacke? Wieso kommt mir da die Galle hoch? Das frage ich mich auch. Beruhig dich doch mal. Ja. Man könnte jetzt meinen, komm doch mal runter. Ach, der alte Sack, der ist doch schon, der ist jetzt gerade 50 geworden. Jetzt benimmt er sich wie ein 60- oder 70-Jähriger und trainiert schon irgendwie für seinen wohlverdienten Ruhestand. Müllpolizei. Ja, genau. Und wird nur noch am Fenster hängen und sagen, oh, Sportsfreund, so funktioniert das aber nicht. Das kommt in die andere Tonne. Nein, darum geht's mir nicht, sondern es geht dabei eher um meine Vergangenheit, weil ich nämlich mal eine Hausmeisterstelle inne hatte. Nein, Hausmeister Krause. Fast, aber ihr dürft weiterhin Mark zu mir sagen. Okay. Ja, und ich war also seinerzeit eben selbst dafür verantwortlich. Oder zumindest war es zu meiner Zeit irgendwie so Usus, dass ich als Hausmeister eben nicht nur die Treppenhäuser fege und den Hof fege und den Gehsteig und den Hof vom Schnee befreie, was man eben so alles macht, sondern habe mir dann eben auch den Müll angeguckt und dafür gesorgt, dass da nach Möglichkeit irgendwie immer Platz drin ist. Mhm. So. Und nun geht man natürlich irgendwie von seinem eigenen Maßstab aus und fragt sich immer, warum passiert das heutzutage nicht mehr? Jetzt könnte ich auch anfangen mit, also zu meiner Zeit habe ich es auch nicht so häufig erlebt, dass so viel Schutt und Müll und Schrott am Straßenrand steht. Mhm. Aber wird schon irgendjemand mitnehmen. Ja, genau. Irgendeiner wird sich schon drum kümmern. Ich habe immer so den Eindruck, die Leute sind auf dem Standpunkt, ich bezahle doch dafür. Ja, ich zahle Steuern, ich zahle hier eine Abgabe irgendwie an meinen Hausverwalter, an meine Hauseigentümer, die sollen sich mal darum kümmern. Ja, aber damit ist es nicht getan, Freunde. Genau, falsch gedacht. Weil da muss ich aber auch mal sagen, das ist halt auch ein Problem des ganzen Systems, denn erstens sind ja die Regelungen von Bundesland zu Bundesland, nein, sagen wir sogar von Stadt zu Stadt oder Ort zu Ort, ganz unterschiedlich. Mhm. Zum Beispiel gibt es ja oder gab es in Berlin mal kostenlose Sperrmüllentsorgung. In der Tat. Und es wird auch die Zeiten sind schon lange vorbei. Es wird jetzt wieder angefangen. Also es gibt gab vor kurzem einen mittlerweile nennt man es wieder einen Piloten oder einen Modellversuch. Das war in Kreuzberg. Da hieß es dann irgendwie, ja, der Bezirk hat mit der BSR einen Sperrmülltag organisiert. Dann gab es irgendwie Postwurfsendungen und dann sind die Leute wirklich aus ihren Löchern, sprich aus ihren Wohnungen und Kellern gekommen und haben ihren Unrat, ihren Sperrmüll dann tatsächlich irgendwie direkt zum Fahrzeug irgendwie teilweise hingebracht. Früher war das, früher hat das da auch funktioniert. Das ist dann irgendwann abgeschafft worden, vermutlich des Geldes wegen. Ist doch immer so. Ja, und ich habe mit meiner Freundin irgendwie auch schon drüber geredet und wir waren eigentlich auch gemeinsam übereingekommen, dass es doch eigentlich eine gute Idee wäre, diesbezüglich mal dieses alte Verfahren wieder aufzugreifen und einfach zu sagen, ja, okay, dann wird einfach der Senat irgendwie dafür sorgen, dass regelmäßig die BSR irgendwie sperrmülltechnisch durch die Stadt fährt und das ganze Zeug mal alles beseitigt, weil man hat das Gefühl, in manchen Bezirken erstickt die Stadt einfach schon im Müll. Genau. Das ist nicht besser geworden. Klar, muss man natürlich auch sagen, man kann ja auch letztendlich anrufen bei der BSR und sagen, man hat Sperrmüll, aber das muss man natürlich dann bezahlen, diese Abholung. Ja, ne? Warum? Früher war es auch kostenfrei. Ja. Genau, ja, du die früher. Früher hatten wir auch kein Corona und so, weißt du? Und ein Kaiser und naja, mehr sage ich jetzt nicht. Das Nein, ist aber genau ist, die Art von Argumentation, die mir hier nicht schmeckt. Achso, ich dachte, du sagst jetzt, das kann ich nachvollziehen. Nein, also zum Beispiel in Oranienburg ja? gibt es weiterhin kostenlose Sperrmüllabholtage sozusagen. Legt sie um. Und das finde ich super. Also genau, von Neukölln nach Oranienburg. Ist das jetzt ein Fortschritt? Das natürlich. Wäre ein kometenhafter Aufstieg von hier aus in fast alle Richtungen. Ja, und ein paar Hörerinnen oder ein paar Hörer werden jetzt sagen, absolut richtig. Denn die wohnen dort. ja, was wollte ich sagen eigentlich? Jetzt hast du mich voll aus dem Konzept gebracht. Nein, also nicht jeder hat ja ein Auto und kann mal schnell eben hier so einen Schrank zur BSR fahren oder so. Hm. Klar gibt's Möglichkeiten, Sachen zu mieten, aber ich weiß nicht, also ich habe jetzt zuletzt viel auch in meiner Wohnung gemacht und war öfter bei der BSR. Ich habe zum Glück zwei Recyclinghöfe hier in der Nähe, das ist ganz gut. Und habe dann auch immer mal so Nachbarn gefragt, wenn ich die getroffen habe, hey, ich fahre zum Sperrmüll, soll ich irgendwas mitnehmen oder so? Mhm. Und das fanden die super nett. Der ein oder andere Nachbar hat auch was dann gefunden. Und ja, also das macht man natürlich gerne, weil nicht jeder hat ein Auto oder so und hat die Gelegenheit. Aber natürlich ist das immer ein Aufwand und das fände ich schon cool, wenn es so eine Abholtage wieder geben würde, weil wenn man so durch die Stadt geht, du sagst es, manche Straßenzüge sind ja echt von Sperrmüll bewohnt, sage ich mal. So sieht's aus. Das zieht dann auch wieder Ratten an und wer weiß was für Getier und Ratten in der Stadt sind ja auch nichts Ungewöhnliches. Ja, aber es wäre schon nett, wenn sie sich natürlich verhielten, auch in Zukunft, nämlich wenn sie unsichtbar blieben. Man sagt ja, es gibt irgendwie mindestens so viele Ratten, wie es auch Einwohner in der Stadt gibt. Meinetwegen ist wie mit Spinnen. Die sind überall, sollen sie ihre Arbeit machen, ihrer geregelten Beschäftigung nachgehen. Aber uns in Ruhe lassen. Ja, weißt du, wenn man die nicht sieht, dann stören sie einen ja auch nicht. Und mit Ratten, naja, also im weitesten Sinne ist es ja da genauso. Ja, gut, aber wenn da, wie gesagt, so viel Müll auf der Straße liegt, also es sieht nicht gut aus, es riecht nicht gut, gerade im Sommer. Und es ist gefährlich. Und es zieht die Ratten an und da können sie Krankheitskeime irgendwie bilden. Und es fördert ich will mir auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber wenn überall so Zeug, ich spreche jetzt mal so von Möbeln oder Möbelteilen irgendwie rumliegen, dann lädt es vielleicht auch den einen oder anderen ein, sich irgendwo qua häuslich irgendwo in einem Park einzurichten. Das habe ich nämlich auch aus erster Hand irgendwie erlebt. Da waren einfach ein paar Obdachlose. Und die haben sich dann doch ein bisschen sehr gemütlich gemacht. Also in die eine Woche kamen sie, irgendwie zu zweit oder zu dritt. Dann kamen noch zwei, drei Leute irgendwie dazu. Dann waren sie schon zu sechs und dachte so, naja, okay, die passen dann besser aufeinander auf. Das hat schon seine Vorteile, wenn man sich da so zusammenrottet. Und dann wurde aber aus diesem Camp wurde quasi ein kleines Schloss, ja, also überspitzt formuliert. Ich habe nichts gegen die Leute und die haben mit Sicherheit ein schweres Leben. Aber ich war dann doch schon erstaunt, als ich dort zwei Tische und drei Couches gesehen habe und irgendwann kam das Ordnungsamt. Und fünf durchgelegene Matratzen. Ja. Das Ordnungsamt kam dann irgendwann, ein paar Monate später und hat dann die ganze Sache wieder aufgelöst. Aber es war schon eine interessant zu beobachtende Stilblüte und irgendwie war ich jetzt darauf gekommen, weil ich bei meiner Nachbarschaft hier eben viele Möbelteile inklusive Matratzen irgendwie gehäuft sehen. Ja, das ist auch der Klassiker, dass man früh zur Arbeit geht und dann sieht man plötzlich, da steht ja ein Tisch oder ein Schrank oder ein Bürostuhl vor der Tür. Ja, der geht doch noch. genau. Wobei ich mich immer frage, eigentlich ist das ja auch so eine Inkonsequenz. Die Leute stellen es ja immer irgendwie heimlich so nachts dann irgendwie raus. Mhm. Warum stehen die nicht dazu und machen das am helligsten Tage? Ja, wir könnten ja eine von Latz kriegen. Verbal oder auch direkt mit die flache Hand oder so. Genau. Ja, aber ein zweites wichtiges Thema beim Thema Müll hast du ja auch sozusagen angeprangert in unserer Redaktionssitzung. Und zwar so ein bisschen die Augenwischerei, was jetzt die eigentliche Mülltrennung angeht. Also du hast ja schon die blaue Tonne vorhin angesprochen. Mhm. Es gibt ja verschiedene Farben, die auch wieder von Bundesland zu Bundesland, von Stadt zu Stadt, von Ort zu Ort unterschiedlich ist sind. Ist das so? Das ist wirklich so. Was das ist selbst in Berlin Scheiß. Von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich. Also ich weiß, okay. Nur aus meinem eigenen Erfahrungsschatz kann ich nur sagen, dass also ich weiß, es gibt die gelbe, die blaue, die grüne, die schwarze, die braune. Die grüne gibt es aber mittlerweile auch nicht mehr überall, weil das stand für Glas. Und Glas hast du aber nur noch innerhalb des S-Bahn-Rings, außerhalb ja nicht mehr. Ja, da können wir gerne noch uns gleich mal drüber unterhalten. Und dann weiß ich, dass es eine gelbe und eine orange Tonne gibt. Und da glaube ich, ja, da kannst du jetzt wieder einhaken. Da kann ich wieder einhaken. Okay, also na, die gelbe Tonne ist ja der Klassiker. Ich sag mal grüner Punkt, ne? Also Wertstofftonne. Ja. So, das heißt Kunststoff, Metall, Verbundstoffe. Ich dachte, die Orange wäre dasselbe. So. Das ist er auch. Und weißt du, wie das dazu kommt, dass es zwei Farben gibt? Vor ein paar Jahren hat man mal die orange Tonne eingeführt, so als Pilotprojekt, und mal probiert, dort sozusagen die hinzuzufügen. Ich gucke jetzt gerade mal hier in meiner Liste. Da ist leider die Orange gar nicht mehr mit bei. Und das ist aber gescheitert. Und deswegen hat man irgendwann gesagt, okay, letztendlich kannst du gelb und orange ist dasselbe, weil das auch wieder die verschiedenen Anbieter unterschiedlich gemacht haben. Dann hatten manche Häuser hatten dann eine orange Tonne, manche hatten eine gelbe. Und mittlerweile ist es aber vereinheitlicht. Gelb und orange ist das gleiche. Genau. Ja. Glas, also man hat ja Glascontainer. Ja. Letztendlich. Aber, genau. Wie gesagt, außerhalb des S-Bahn-Rings, wo ich zum Beispiel wohne, ganz, ganz knapp auch nur außerhalb des S-Bahn-Rings, dort gibt es keine Glascontainer mehr, sondern die Glascontainer, die sind eben, was weiß ich, alle paar hundert Meter irgendwie in der Stadt verteilt. Das meinst du. Und du musst da selber hinlaufen. Vorher, also was weiß ich, bis vor anderthalb oder zwei Jahren, hatten wir noch einen eigenen Glascontainer zusammen bei den anderen Müllcontainern. Also das hatte ich noch nie. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, wie es vor der Zeit war, wo diese runden Glascontainer auf der Straße standen. Aber vor ein paar Jahren war es halt so, dass die irgendwie reduziert werden sollten. Also das heißt, man hat die Menge der Glascontainer reduziert. Aber warum? Und aus Kostengründen. Du musst halt auch mehr abholen. Ne? Und ich zahle das. Kostet halt. Ich zahle das alles. Ja. Ich will aber die, alles wieder haben. Das Interessante dabei war ja der Effekt, der dann eingetreten ist. Weil genau wie du sagst, natürlich muss man sein Glasmüll, also Glasmüll ist ja nicht der richtige Begriff, also sein Beutel mit dem zu entsorgenden Glas, musst du ja dahin bringen. Und die Leute haben dann gesagt, na, wenn das jetzt hier so weit weg ist, dann schmeiß ich das halt woanders rein. Genau. Und das war genau dieser Effekt. Und deswegen hat man das wieder rückgängig gemacht. Und bei mir sind auch zwei Container um die Ecke. Also das ist an der Bushaltestelle, sind vielleicht 2 Minuten Fußweg. Das ist kein Hit. Für dich ist das okay, aber nur kommen wir mal wieder zurück zu dem Gedankenspiel von vorhin. Du bist 80 Jahre alt, wohnst im dritten Stock. Ja. Heidewitzka, Schwester, hast du aber einen Kopf voll. Ja, aber wahrscheinlich liegt es auch wieder daran, erstens ist es wieder eine andere Firma, die das abholt, und zweitens kannst du ja nicht erwarten, du musst ja dann, ich meine, wenn du sagst, du hattest eine grüne Tonne, einen grünen Container für Glas, was war denn das für Glas? War da alles drin? Weil es gibt doch auch, es gibt eine weiße, eine braune und eine grüne für Glas. So kennt man die am Straßenrand stehen. Ja, und dann kannst du es ja gar nicht trennen. Und wir hatten zwei grüne und eine war mit einem weißen Dach. Das heißt, du hast aber Weißglas gehabt. Das war dann die grüne Tonne Grünglas? Mit dem. Nein. Verzeihung. Ich musste mal aufstoßen. Und macht nichts. Der Stefan, der hat mir verboten, hier laut zu rülpsen. Deswegen mache ich das jetzt so. Okay, also es gab eigentlich nur Weißglas und sogenanntes Buntglas. Da wurde nicht mehr differenziert zwischen grün und braun. Wo sich auch die Frage stellt, ob das überhaupt Sinn macht. Da kommen wir nämlich. Jetzt kommt bestimmt wieder einer und sagt, na, ich habe schon beobachtet, wenn der LKW kam, der hat es ja alles in eine Fläche hinten reingeschmissen. Genau, das ist doch, es gibt doch hier so Leute, die sagen, das ist doch alles mit der Mülltrennung. Wir trennen wie die Weltmeister, aber letzten Endes, das meiste davon wird doch alle zusammen geschüttet, das ist Augenwischerei. Ja. Es ist es auch, aber wie gesagt, ich habe mal ein, also darüber eine Reportage gesehen und wenn ich mich richtig erinnere, ist das so, das ist eigentlich nur eine Vorsortierung, die wir machen und das spart Kosten, weil am Ende gibt es Maschinen auf den Recyclinghöfen, die den ganzen Müll natürlich auseinandernehmen und wenn der vorsortiert ist, ist das viel einfacher für die Maschine. Und deswegen, darum geht es eigentlich nur. Am Ende natürlich landet das alles auf einem Bereich. Natürlich jetzt nicht alle Tonnen, ne? Aber das will ich doch hoffen. Das wird natürlich sortiert. So ja? Und das ist das ganze System dahinter. Und der Marc nutzt das jetzt, um ein, das ist doch ein, darf man das sagen, ein Porsche. Ich zeige euch mal Mülltrennung live. Ja, also der größte, das ist eine gute Müll, Idee. Nämlich der Inhalt ist direkt in meinen Mund gewandert. Mm. Habe ich Müll gesagt? Ich liebe es. Das ist dann die Biotonne quasi. Genau. Ich spiele jetzt hier Biotonne. Und dann haben wir hier dieses, wie nennt man es, Staniolpapier. Aus dem Gold, in Silber. Da ist aber ein Papierstück drauf, ne? Was draufgeklebt ist. Das musst du abmachen. Ah, naja, das noch als Papier zu bezeichnen, bin mir nicht so sicher, weil es ist nämlich stark beschichtet. Es ist sogar im Relief bedruckt mit goldener Farbe. Ist das nicht schon Sondermüll? Ich bin mir nicht sicher. Da geht schon los. Die Frage ist nämlich, wie man richtig Müll trennt. Ja. Also wir hatten ja noch gerade die Tonnen, ne? Da fehlen ja noch. Die blaue hast du ja schon gesagt, ist Papier und Pappe. Ja. Dann gibt es noch die braune Tonne. Biomüll. Richtig. Und es gibt noch die graue Tonne. Die graue kenne ich gar nicht, ich kenne nur die schwarze. Das ist, glaube ich, dieselbe, das Hausmüll, ne? Ja. Also, oder Restmüll, sagt man. Und das ist die klassische Tonne, die, ich sag jetzt mal, wir von früher aus den Müllschluckern kennen. Ah, das heißt, was man im Müllschlucker geschmissen hat, ist in dieser Tonne gelandet. Unten. Oder wie meine Oma gesagt hat, kannst fressen, was du willst, landet alles in eben Magen. Ja, das, im Magen ist duster. Ne? Ah. Genau, jetzt trinkt Marc auch noch seine Fruchtbuttermilch, damit er diese dann auch in der gelben Tonne reinschmeißen kann, weil da ist ein grüner Punkt drauf. Ja, ganz genau. Jetzt muss ich das noch direkt nochmal kontrollieren. Es hört sich immer alles so selbstverständlich an, liebe Freunde da draußen. Aber es ist doch ab und Endchen nicht verkehrt, sich mal dessen nochmal gewahr zu werden. Weil es ändern sich ja auch ständig Sachen. Und wenn ihr nicht so Leute hättet wie den Stefan und den René und mich, ihr wüsstet davon doch nur die Hälfte. So, und jetzt kommen wir, oh Stefan, jetzt, also oh, ich fürchte, da müssen wir einen kleinen Exkurs machen. Also du hast gesagt, naja gut, er trinkt jetzt hier seine Fruchtbuttermilch, einer Marke, die wir nicht nennen, aber es ist ein Markenprodukt, das hatten wir mal im Hinterkopf. Genau. Und die Frage ist, also man erwartet jetzt, dass da ein entsprechendes Symbol aufgedruckt ist, was uns eindeutig sagt, ja, das Ding gehört auf jeden Fall in die Wertstofftonne. Und ich vermisse das hier. Da gibt es weder in Wort noch in Symbol irgendetwas, was darauf hindeutet, dass es in die Wertstofftonne gehört. Nichts dergleichen. Kein Recycling-Symbol, kein grüner Punkt. Null. Interessant. Interessant. In der Tat. Was ich neu entdeckt habe auf vielen Verpackungen, ist ein Symbol, dass man sozusagen den Körper und den Deckel getrennt entsorgen soll. Ja, ist mir auch aufgefallen. Zum Beispiel nicht aufgeschraubt oder so. Es ist mittlerweile sogar so. Bei Milch ist es so. Ja, zum Beispiel. Es gibt aber auch so andere Produkte. Ich habe zum Beispiel, ich benutze keinen Honig mehr, sondern benutze jetzt zum Süßen meines Tees sogenannten Agavendicksaft. Das ist also eine durchsichtige Plastikflasche und die hat einen güldenfarbenen Deckel oben drauf. Aber es ist beides Plastik im weitesten Sinne. So. Und dann steht da drauf, ja, ist übrigens aus 100% recyceltem Plastik hergestellt, übrigens aber der Deckel nicht. Also man unterscheidet dort schon die Unterschiede des Polyvinylchlorids, PVC, sonst irgendwas für Arten von Plastik, die da verwenden, keine Ahnung. Und deswegen sollte man theoretisch auch, wenn man Sachen wegschmeißt, eigentlich die voneinander trennen. Aber das ist in der Praxis ehrlich gesagt auch nicht immer möglich. So, jetzt schreibt der Stefan, meine Leitung hackt. Ich glaube, bei ihm hackt's. Da kann ich ja mal weitererzählen, denn ja, wir haben ja das Thema jetzt, wie Marc schon sagt, angesprochen, weil wir natürlich zum einen euch noch mal ein bisschen sensibilisieren wollen, uns natürlich auch. Wir haben auch viel drüber nachgedacht und ich nicht. Ich glaube, das ganze Thema Mülltrennung ist auch ein Riesenmissverständnis, weil wenn man einfach mal bestimmte Produkte aus dem Alltag nimmt, muss man schon überlegen, wo das entsorgt wird. So interessant war, Marc hat jetzt gerade aus einer Tasse getrunken und ich habe auf der Seite der BSR, der Berliner Stadtreinigung, eine Seite gefunden, wo man was eingeben kann und er sagt dann, wo gehört es hin? Ja, du kannst aber jetzt nicht einfach nur Tasse eingeben. Du müsstest natürlich auch noch, nehme ich mal stark an, sagen, aus welchem Material diese Tasse ist. Und wer könnte das sagen? Es könnte, ist natürlich sehr interessant. Es könnte Keramik sein, es könnte Porzellan sein, es könnte ein Hartglas sein. Oh, Entschuldigung, das ist ja ein völlig normales Geräusch. Wenngleich ich meine Uhr eigentlich vorsorglicherweise, das heißt nicht Uhr, wie heißt das Ding? Telefon. Ich bringe die modernen Sachen immer ein bisschen durcheinander. Na jedenfalls, ich hatte ihm eigentlich gesagt, halt doch bitte die Fresse, weil ich brauche meine Ruhe, ich mache hier Aufzeichnung. Aber wenn ja, hier allabendlich der Hinweis kommt, ich möchte doch bitte meine Medikation mir selbst verabreichen, dann ist das neue Telefon, was ich mir zugelegt habe, diesbezüglich doch mit einem eigenen Kopf ausgestattet und brummt hier, dass es nur so eine wahre Freude ist. Genau, das ist hat seinen eigenen Kopf, seinen eigenen Willen und ist dir überlegen. Ja, es ist vermutlich vom dunklen Herrscher Sauron bei mir eingeschleust worden. Ja. Passiert jetzt eigentlich was, wenn du deine Medikamente jetzt zu spät nimmst? Oder weil ich trage ja jetzt die Verantwortung für dich hier im Podcast. Was? Nein. Machen wir weiter. Also du Tasse hast du gesagt. Wir nehmen mal ein anderes Beispiel, was aber so ähnlich ist. Das hatte ich nämlich mal rausgesucht. Blumentopf. Wo entsorgt man einen Blumentopf? Und da muss man sich natürlich jetzt genauso die Frage stellen, ist es ein Kunststoffblumentopf oder zum Beispiel aus Ton? So, ja. Und dann sag mir doch mal, wo ein Blumentopf hinkommt. Ein Kunststoffblumentopf kommt, wie der Name Kunststoff suggeriert, in die Kunststofftonne. In die Wertstofftonne, genau. Nee, in die Tonne aus Kunststoff. Nee, das Farbe ist ja die Wertstofftonne. Gelb oder orange, ja, beides geht. Und der Blumentopf aus Ton. Den würde ich in den Restmüll befördern. Richtig, in den Hausmüll. Restmüll ist ja dasselbe. Sehr gut. Das mit dem Restmüll, das leite ich mir immer so her, die anderen Tonnen, die also nicht schwarz und oder grau sind. Alles, was nicht passt, kommt da rein. Ja, ganz genau. Ja, so habe ich mir das auch immer gemerkt. Ne? Was woanders nicht passt, kommt da rein. Jetzt eine interessante Frage, die haben wir uns ja auch in der Redaktionssitzung, wo wir drüber nachgedacht, haben wir ja auch das Thema gehabt. Glasentsorgung hatten wir ja gerade, aber da kommt ja mein leeres Marmeladenglas, irgendwie Sauerkirschenglas, kommt ja da rein, mein Apfelmusglas. Aber was ist denn, wenn mir jetzt mal ein Trinkglas zerbricht? Wo kommen Glasscherben rein? Oder ich sehe zum Beispiel auch gerade Fensterscherben. Ein Fußball geht da rein ins Fenster. Fenster ist kaputt. Ja. Wo entsorgt man das? Das darf man natürlich nicht, kann ich schon mal wegnehmen, in diese Tonnen für die normalen Gläser. Ja, aber es ist doch Glas, Stefan. Es ist ein anderes Glas. Ja und? Glas ist doch Glas. Das wird alles zusammen eingeschmolzen? Nein. Oh, na dann darfst du gerne etwas weiter ausholen und kannst uns da mal abholen. Also das Ganze kommt und zwar sofort in die Hausmülltonne. Ja, aber warum? Warum kommt es nicht zu dem anderen Glas? Das ist eine gute Frage. Also was ist ich, wenn ich hier, wie du schon sagst, Marmeladenglas oder Sauerkirschglas oder Champignonglas, das haue ich alles in diese Glastonnen rein? Ja, ist es aber nicht. Pass auf. Also man spricht zum Beispiel von Flachglas. Flachglas ist Sperrmüll. Glasscheiben werden vom anderen Glas getrennt gesammelt. Vielleicht ist es nur in Berlin so, das weiß ich nicht. Das kann natürlich auch sein. Und die Sache ist nämlich die, Das entsorgte Glas wird je nachdem, nach Typ, zum Beispiel an Spezialbetriebe weitergegeben. Das ist, und da eine, wahrscheinlich die Unterschiede. Das ist eine sehr nebulöse Erläuterung. Ja. Also, liebe Leute da draußen, ihr könnt es zwar nicht sehen, aber stellvertretend für uns alle ziehe ich einfach mal eine Augenbraue hoch und gucke mit der fragend in Stefans Richtung. Ja. Denn ich fühle mich noch nicht so abgeholt. Also ja, ich verstehe schon, wenn ein besonderes Glas, nimm mal an Flachglas. Also bei Flachglas gibt es ja auch 1000 unterschiedliche Arten. Aber ja, offensichtlich ist das ein, generell schon mal eine etwas andere Art von Glas, wie jetzt hier für Lebensmittel, sagen wir mal. Und wenn die Möglichkeit gegeben ist und jemand tatsächlich seine alten Glasscheiben in großer, also im Stück irgendwie beim Wertstoffhof, sprich bei der BSR irgendwo abgibt, dann werden die das gesondert irgendwie entsorgen. Sprich, die geben das dann irgendwelche Spezialfirmen, die damit irgendwas Besonderes wieder machen können. Genau. Aha. Also natürlich, die Gründe habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber wenn man sozusagen ein bisschen danach sucht, findet man Erklärung, dass zum Beispiel nicht alle Glasscherben im Altglas entsorgt werden dürfen. Warum? Steht hier leider nicht. Also hier steht, nur Behälterglas gehört in den Glascontainer, also wirkliche Behälter, nichts Zerbrochenes, also Ganzes. Liebe Leute da draußen, ich merke hier was. Der Stefan was? Versucht hier uns so ein Teil 2 unterzujubeln. Müll reloaded. Wir klären das auch. In 2 Wochen. Ja. Hört wieder rein. Müll Update. Aber ehrlich gesagt, ich finde das Thema viel zu wichtig und auch wirklich spannend und interessant, als dass ich es hier unter den Tisch würde fallen lassen wollen. Also gerne von mir aus ein Follow-up, dann in 14 Tagen bei der nächsten Folge. Das wollte ich diesbezüglich nochmal abholen. Weil das ist nun wirklich interessant, weil du denkst, Glas ist Glas. Ja, okay, ich weiß, ich kann hier trennen irgendwie nach Farben, aber offensichtlich ist damit der Drops ja noch lange nicht gelutscht. Und vielleicht kommen wir um den zweiten Teil rum, weil eine Erklärung ist, Glas ist nicht gleich Glas, das wissen wir inzwischen. Ich klatsche gleich ein paar. Das ist unglaublich. Trinkgläser und deren Scherben haben eine andere Glaszusammensetzung. Das muss ich mal gerade nochmal aktualisieren. Also sie haben eine andere Glaszusammensetzung als zum Beispiel leere Weinflaschen oder Marmeladengläser. Und das hat zur Folge, dass sie zum Beispiel einen anderen Schmelzpunkt haben. Und deswegen ist die Entsorgung, muss die Entsorgung unterschiedlich passieren. Eieieiei. Das ist schon mal eine Erklärung dafür. Ja, okay, ja? Okay. Also ich verstehe das schon. Ich glaube, das ist alles ein bisschen realitätsfern. Sprich, ich glaube nicht, dass der Privatmann, also Leute wie du und ich und ihr Hörer da draußen, da selbst viel zu tun können. Mhm. Aber gut, wir halten ihn mal zugute, dass es schon eine tolle Idee ist. Und wenn man das konsequent machen könnte, dann wäre es schon eine sinnvolle Sache. Ja, aber ich glaube, damit haben wir nochmal das größte Problem bei der Mülltrennung gerade zusammengefasst oder sind wieder mal drauf gestoßen. Es ist einfach eine Wissenschaft für sich, in vielen Bereichen vielleicht recht einfach und plausibel, aber in anderen Dingen, wie zum Beispiel wir das jetzt hatten, ist es einfach eine Wissenschaft und viel zu missverständlich und da fehlt einfach die Aufklärung, glaube ich, der Leute. Ja. Weil die schmeißen das einfach intuitiv da rein, wo sie denken, dass es richtig ist. Okay. Das ist doch eine gute Zusammenfassung, oder? Ja. Soweit, so breit. Ist okay. Soweit, so breit, genau. Aber ich stelle mir das so vor, wenn René wieder da ist, das große Wo-werfe-ich-was-weg-Quiz. Auf jeden Fall. Ich wollte nämlich auch gerade sagen, irgendwie, wir können ja unsere Zuhörer dazu einladen, irgendwie mit uns gemeinsam so Fragen zu beantworten über die sozialen Kanäle, wo auch immer man uns irgendwie schriftlich erreicht. Wie entsorgt man zum Beispiel Batterien? Wie sieht's aus mit Leuchtmitteln? Sowas wie damals Glühbirnen, Neonröhren, sonst irgendwas. Wie ist es mit Medikamenten? Dann werdet ihr in den Shownotes auch finden, die von Stefan vorhin genannte oder besser gesagt erwähnte Seite vom Abfall-ABC der BSR, wo es eine Suchmaske gibt, wo ihr dann einfach so Sachen wie Glasscherben, Blumentopf, Röntgenbild, Toilettenbrille, Zahnbürste, normal und elektrisch irgendwie eingeben könnt. Also ich habe gerade mal Mark eingegeben, aber da kommt keine Treffer. Also Ja, ich bin Sondermüll. Aber nee, du bist nicht Sondermüll, du bist ganz besonderer Müll. Oh, war das jetzt gut? Ja. Ich fühle mich mal gestreichelt. Genau. Also, wie gesagt, schickt uns gerne eure Erfahrungen oder habt ihr schon mal was ganz Spezielles entsorgt und wusstet auch nicht wohin oder habt vielleicht falsch entsorgt, habt vielleicht mal Ärger bekommen, das kann ja auch sein. Oder sagt er euch, interessiert der ganze Blödsinn sowieso nicht. Ihr glaubt nicht an Recycling. Ihr haltet das alles. Ja, das wäre fatal. Das glaube ich nicht. Unsere Hörer sind doch anständig. Wir sorgen eigentlich schon dafür, dass unsere Hörer ganz anständig sind. Wir machen euch anständig, spätestens. Ganz genau. Wenn ihr der Meinung seid, das mit dem Müll, das ist alles völliger Blödsinn, was wir hier erzählen, meldet euch bei uns. Wir werden euch diesbezüglich abholen. Ja. So nennen wir das, wenn wir unsere Hörer indoktrinieren. So ist das. Und apropos indoktrinieren, wir haben uns ja schon eingepläut, dass ein Podcast wie unserer immer einen festen Bestandteil hat. Das Witzbattle. Ein bisschen lustig wird. Das Witzbattle, das fehlt natürlich noch absolut. Oder? Ja. Aber eigentlich, René ist nicht da. Können wir eigentlich ein paar alte Witze einspielen, oder? Boah, der war fies. Nein, René. Wir denken natürlich an dich und ich hoffe, du hast bis jetzt gut zugehört. Und weiterhin gute Besserung natürlich. Auf jeden Fall. Ja. Na, dann machen wir trotzdem das Witzbattle heute zu zweit mal wieder mit Marc und Stefan. Und also hört gut zu, lauscher auf. Jetzt wird's lustig, jetzt wird's sehr lustig. Und Marc beginnt mit dem Witzbattle 46. Ein Tscheche bekommt beim Augenarzt eine Buchstabentafel vorgehalten, auf der steht C, Z, W, X, N, Q, Y, S, T, A, C, Z. Können Sie das lesen? Lesen? Ich kenne den Kerl, Herr Doktor. Irgend sowas. Ich habe lange überlegt, was kommt jetzt? Aber ja, der war gut. Der war gut. War naheliegend. Der war echt gut, ja. Ich habe einen Kannibalenwitz. Oui. Essen zwei Kannibalen eine Domina, sagt der eine zum anderen, die schmeckt aber streng. Ui, ui, ui, ui, ui. Der war auch nicht viel besser. Ja. Na, mal gucken, ob wir uns noch steigern können. Was haben wir denn hier noch? Wir haben den und den. Ist deine Uhr wasserdicht? Aber absolut. Wenn da erstmal Wasser drin ist, dann kommt das nie wieder raus. Ist ein Argument. War nicht cool. So dolle, wa? Ja, okay, apropos, fällt mir, weil du Uhr gesagt hast, fällt mir ein Thema ein, muss ich mir gleich mal notieren. Es gibt Leute, die bringen Uhren zum Stehen. Da werden wir mal drüber reden demnächst. Müssen wir uns mal merken. Müssen wir? Ist interessant. Ist ein Phänomen. Wenn du es meinst. Okay. Pass auf, sitzen zwei Nullen in der Sauna. Da geht die Tür auf und eine Acht kommt rein. Da sagen die Nullen, wow, super cooler Gürtel. Boah. Ja, ich habe heute nur gute Witze. Ne? Aber erste Kajüte. Uiuiuiui. Na okay, dann ist es ja jetzt schon mein letzter. Dann muss jetzt ein richtiger Knaller kommen. Okay, also der kleine Jan bietet im Bus einer Schwangeren seinen Platz an. Sie ist ganz gerührt und sagt, du bist ja ein Gentleman. Und just an genau dem Tag fragt dann die Lehrerin, weiß irgendjemand, was ein Gentleman ist? Und der kleine Jan, Moment, da habe ich doch was gehört heute. Ah ja, das ist einer, der eine schwangere Frau sitzen lässt. Ja, sehr gut. Schönes Niveau, schöner Kinderwitz auf jeden Fall. Ich habe auch noch einen Kinderwitz. Mhm. Was ist braun und schreibt undeutlich? Na? Ein Kritzlibär. Hui. Hui. Niveau-Limbo. Echt gut. Spannenderweise habe ich Marc gerade gar nicht lachen sehen, weil sein Bild ist gerade eingefroren. Aber jetzt bewegt er sich wieder. Ja. Ich zucke. Schöne Witze. Ich fand die gut heute. Das freut mich. Haben wir immer gute Witze, finde ich. Ihr habt hoffentlich auch sehr gut gelacht. Und wenn ihr der Meinung seid, oh, da ist noch Luft nach oben, dann schreibt uns einen besseren Witz. Genau, dann schreibt uns einfach neue. Wir können noch ein paar Autoren gebrauchen, jetzt wo der selige Fips Asmussen ja von uns gegangen ist. Leider. Können wir gerne auch mal neue Autoren gebrauchen. Ganz meldet genau. euch bei ja. uns. Ja, definitiv. Ja, Marc, gibt es da noch was zu sagen? Ich meine, wir haben heute... Nee, nicht wirklich. Wie sagt René immer, mein Gott, wir müssen den Luftballon nicht über Gebühr aufpumpen. Wir sind durch die Nummer. Wir hatten eine ordentliche Sendung. Und auch wenn es uns jetzt gerade immer mehr Spaß macht und wir noch das eine oder andere Thema noch aufrollen könnten, wollen wir uns das lieber für die nächste Sendung aufsparen. Und wir verabschieden uns. Und das könnte niemand anders als der gute Stefan. Der hat dafür etwas vorbereitet. Ich habe was vorbereitet. Nein, ich wollte nur kurz einen Hinweis geben, weil wir sind da im Berlin-Podcast und ein großes Event steht an. Die BER-Eröffnung war noch nicht genug, sondern das Verkehrsnetz ändert sich am 4. bzw. 5. Dezember 2020. Wir berichten davon im nächsten Podcast ausführlich, denn es betrifft uns auch. ÖPNV-Fans auf jeden Fall wieder einschalten. Ja, genau. Die Verlängerung der U5. Es gibt neue Bahnhöfe, neue Umsteigemöglichkeiten. Mehr dazu in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, nochmal schöne Grüße an René. Gute Besserung. Komm wieder werd vorbei, schnell gesund. Alter. Und sei nicht so leichtsinnig. Kurier dich aus und geh dann wieder arbeiten. Genau. Oder, ja, genau. Also, denk dran, das ist es nicht wert. Gesund werden ist wichtig und der Rest kommt davon ganz alleine. Danke an Marc, dass du wieder dabei warst. War eine schöne Sendung, hat mir sehr gut gefallen. Spannende Themen. Ja, mir und auch. Vielen Dank. Wir hoffen, euch hat es genauso gut gefallen und würden uns freuen, wenn ihr in 2 Wochen, dann ist schon Dezember 2020, wieder dabei seid. Bis dahin macht's gut, eine schöne Zeit und ganz wichtig in diesen Zeiten, bleibt vor allem gesund. Bleibt gesund, macht keinen Blödsinn, klaut nicht wieder Klopapier oder noch schlimmer, kauft es. Lasst was für die anderen übrig. Wir hören uns in 2 Wochen. Genau. Ganz genau. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss. Auf vielfachen Wunsch hört ihr uns ab sofort auch über Spotify. Und hier sind die Outtakes. Klick. Es hat geklickt. Und es hat Klick gemacht. Ja. Und wir haben jetzt 120 Stunden und 47 Minuten, um uns darüber auszulassen, wie schön es gerade Klick gemacht hat. Genau, na, ich habe noch ein bisschen mehr, ich kann 209 Stunden, aber nützt ja nichts, dann würde ich den Rest ja als Monolog machen. Nun gut, nicht, dass du damit ein Problem hättest. Erst hier schön einen auf Angeber machen und sich dann vor einem Monolog drücken. Na, das ist ja wieder ein Outtake, wie es im Buche steht, und zwar im Strafgesetzbuch. Ein Outtake. Outtake. Sag doch mal Deutsch, Outtake auf Deutsch. Das ist genau die Frage, die ich gerade stellen wollte. Was heißt das eigentlich genau übersetzt auf Deutsch? Ein Auszug? Ein Take ist ja wie so ein Abschnitt, eine Szene, ne? Irgendwie, oder? Ja, man munkelt. Outtake auf Deutsch, also Google sagt Outtake. Da zeigt sich, die wissen auch nicht alles. Ich hoffe, ihm geht's bald besser. Er muss es ja ordentlich erwischt haben. Also, wobei bei mir auf Arbeit sind auch 5 Leute krank aktuell. Also irgendwie ist gerade schon wieder so dieser Wetterumschwung, der die Leute irgendwie fertig macht. René ist unser erster Zuhörer natürlich. Fenster zu machen. Fenster. Meins ist ja schon zu. Ich habe vorhin schon gelüftet. Das kann man nicht anfangen, wenn Marc sein Fenster noch offen ist. Nicht, das war dir die ganzen Neuköllner Partys. Da ist er wieder. Fenster zu. Aber sowas von. Alles klar. Zuer geht's gar nicht. Dann auf eine schöne Sendung. Nein, alles gut. Ich gehe mal kurz zur Toilette. Also eigentlich muss ich nicht wirklich, aber ich will mir wenigstens mal die Füße vertreten und von daher passt es schon ganz gut. Ja, wir laufen mal ein paar Schritte. Ich mach kurz Fenster auf. Alles klar, bis gleich. Hallo, liebe Freunde. Zurück aus der Pause. Wir hoffen ja... Oh, der Marc ist aber hier stürmisch. Schnell, Mensch. Ich habe mich nicht mal richtig hingesetzt, aber wir machen schon weiter. Und wir stoppen jetzt in 5, 4, dann stoppe ich jetzt. Ja, wie? das war's schon? Ach, irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan.